Dann machen wir langsam weiter. Sucht euch wieder euren Platz. Ihr habt ja jetzt gesehen, wie es geht. Ja? Zweite Stunde, Thema Grundlagen des Herrlichkeitslebens, Bewusstsein des Lebens oder Bewusstsein als Grundlage für das Leben in der Herrlichkeit. Das ziehe ich mir. Amen. Da ist es drin, im Wort ist es drin und das ziehe ich mir, das brauchst du. Weißt du, die entscheidende Grundlage, um dauerhaft in und aus der Herrlichkeit Gottes zu leben, ist tatsächlich dein Bewusstsein. Es geht über dein Bewusstsein und es geht nicht über das Bewusstsein von irgendetwas, weißt du, es geht nicht um das Bewusstsein, irgendein Universumsbewusstsein oder ein irgend sonstiges esoterisches Bewusstsein, sondern es geht um das Bewusstsein dessen, was Jesus Christus für uns vor 2000 Jahren getan hat und was er aus uns gemacht hat und was er jetzt durch uns tun kann. Es geht um ein Bewusstsein davon, was bzw. wer wir durch ihn geworden sind. Es geht um ein Bewusstsein davon, was wir jetzt durch ihn haben. Es geht um ein Bewusstsein davon, wo wir jetzt zu Hause sind. Und es geht um ein Bewusstsein, was wir jetzt durch ihn tun können. Amen. Also, Bewusstsein des Wortes Gottes. Amen. Ja, es kann sein, dass du durch einmal so machen im Geist mehr in dich reinbekommst als durch 50 Bibelstellen, die du aufschreibst, während ich lehre. Verstehst du? Nichts dagegen, dass du Bibelstellen aufschreibst, darfst du gern machen. Aber das Entscheidende ist die Aufnahme im Geist. Amen. Das Entscheidende ist, dass du im Geist aufnimmst. Und wie gesagt, wie der Andreas gesagt hat, es ist nur symbolische Handlung. Ja, hast du schon verstanden? Ja. Das ist jetzt nicht eine Methode, verstehst du? Ich mache so und dann habe ich es. Das ist dann wieder die neue Religion. Das ist dann die Religion der So-Macher. Also kannst du das allem eine Religion machen. Schau, als Beispiel die Quäker zum Beispiel. Das ist eine Erweckungsbewegung gewesen im 18. Jahrhundert. Die Quäker, die wurden Quäker genannt, auf Englisch Quaker, weil sie immer, wenn die Salbung Gottes auf sie kam, haben sie sich geschüttelt. Und es war echt, verstehst du? Es war die Salbung Gottes. Ne? Nur irgendwann war es halt eine religiöse Tradition geworden, weil sie hießen halt Quäker, also mussten sie sich immer schütteln. Also haben sie sich zusammengesetzt und haben gewartet, bis sie anfangen, sich zu schütteln. Es war dann zwar nicht mehr der Geist Gottes, aber sie hatten nun mal ihren Namen weg, also war die Tradition vorherbestimmt. Heutzutage haben sie das vergessen, sie wissen gar nicht mehr, was es heißt, was Quäker eigentlich ursprünglich hieß, deswegen haben sie jetzt auch zu zittern aufgehört. Aber verstehst du, so kannst du aus allem eine Tradition und eine Religion machen. Amen. Ich war mal in einer sehr traditionellen Gemeinschaft mal zu einem Gottesdienst zu besuchen. Da war es die Tradition, dass die Brüder oben am Brüdertisch sitzen gegenüber der Gemeinde und ihnen vor dem Gottesdienst nicht gesagt wird, was der Predigttext ist, sondern der Vorsitzende las praktisch den Predigttext vor und dann mussten alle spontan zu diesem Predigttext predigen. Es kam von 1820, weil damals war der Geist sehr stark am Wirken und ihn gewesen und um sicherzustellen, dass die Prediger wirklich vom Geist geführt waren, hat der Leiter der Bewegung am Anfang festgelegt, dass der Predigttext nicht vorher bekannt gegeben werden darf, damit sich niemand was im Verstand überlegt. Schaut, es funktioniert solange der Geist wirkt. In dem Moment, wo nicht mehr der Geist wirkt, ist er Tradition. Und ich war recht erheitert über das, was dann an Auslegungen hervorkam. Dieses Bibeltext, das sie da vorgelesen hat, weil es war teilweise zusammenhangslos, weil einfach nicht das wirklich vom Geist Gottes mehr bewirkt war. Verstehst du? Also du kannst aus allem eine Tradition und eine Religion machen. Wir wollen das Echte und das Frische. Wir wollen das, was Gott jetzt tut. Amen. Wir wollen in dem leben, was Gott jetzt tut. Und was Gott jetzt sehr stark tut, ist, dass er die Söhne und Töchter Gottes zurüstet und lehrt und ihnen ein Bewusstsein dessen gibt, was tatsächlich das Evangelium ist. Weil diese Bewegung der Herrlichkeit ist gleichzeitig eine Bewegung der Reformation. Das heißt, es ist eine Bewegung. Reformation heißt eigentlich nichts anderes, wenn es eine echte göttliche Reformation ist. Wir sind jetzt im Reformationsjahr, 500 Jahre Luther und so weiter. Eine echte göttliche Reformation, so wie Luther sie 1517 begonnen hat damals, ist immer ein in den Mittel oder ein neu in den Mittelpunkt stellen des Evangeliums. Amen. Das heißt, Reformation heißt immer zurück zum Ursprung, zurück zum Zentrum, kannst du auch sagen. Reformation ist nicht ein Selbstzweck, so jetzt reformieren wir, jetzt reißen wir den alten Teppich raus und tun einen neuen rein, andere Farbe, toll, wir haben Reformation. Oder neues Gebäude, Reformation. Oder ja, anstatt dass wir einen Kaffee ausschenken, schenken wir jetzt Tee aus nach dem Gottesdienst. Reformation. Verstehst? Das ist nicht die göttliche Reformation. Amen. Sondern die göttliche Reformation besteht darin, dass das Evangelium neu ins Zentrum gesetzt wird. Und das Evangelium, ich habe es das letzte Mal gesagt, das Evangelium hat mindestens 5 wesentliche Aspekte. Ich habe das letzte Mal Psalm 103 mit euch durchgenommen, weil das ist im Prinzip, die ersten 5 Verse sind wie ein Evangelium in Kurzform. Obwohl es im Alten Testament steht, ist es trotzdem ein Vorschatten auf das, was durch Jesus Christus am Kreuz für uns vollbracht wurde. Und wir haben gesehen, es ist alles Wesentliche eigentlich drin, kannst du sagen. Da ist drin, dass er für unsere Sünde gestorben ist. Das heißt, dass wir Vergebung haben, dass wir die Gerechtigkeit Gottes sind. Da ist drin, dass er für unsere Krankheiten gestorben ist. Das heißt, dass wir Heilung haben. Da ist drin, dass er für unsere Gebundenheiten und für unsere Unfreiheit gestorben ist, so dass wir Freiheit haben. Ja, wer die Wahrheit hört, den wird die Wahrheit frei machen, sagt Jesus. Die Wahrheit wird euch frei machen. Also da ist Befreiung, da ist Freiheit. Wir haben gesehen, da ist Wohlergehen drin. Ja, er wurde arm, damit wir durch seine Armut reich würden. Das geht schon mal religiös schon mal gar nicht, ne? Weil viele Religiöse glauben, je ärmer, desto besser. Aber das reformiert Gott, verstehst du? Wenn das Evangelium wieder ins Zentrum kommt, dann kann nicht mehr Armut das Ziel der Christenheit sein. Amen. Wenn es wirklich das Evangelium ins Zentrum kommt, das, was Jesus für uns getan hat, dann kann nicht mehr Armut das Ziel sein. Weil er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich würden. Und dann haben wir den 5. Aspekt uns das letzte Mal auch angeschaut. Und das heißt, dass sich unsere Jugend erneuert wie bei einem Adler. Halleluja. Amen. Und jemand kam das letzte Mal hinterher auf mich zu und hat gesagt, ja, du hast gar nicht erwähnt, du hast so betont, dass unser innerer Mensch ständig erneuert wird und so weiter. Und es stimmt ja auch alles. Aber was ist mit unserem äußeren Menschen? Wird er nicht auch erneuert in der Herrlichkeit? Und ich möchte das heute ausdrücklich hinzufügen. Ja, auch das passiert in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Wir haben Wunder gesehen und Zeichen gesehen, wo Leute wirklich in der Herrlichkeit Gottes übernatürlich verjüngt wurden, wo Falten weggegangen sind, wo Alterserscheinungen weggegangen sind, das sind Zeichen der Herrlichkeit Gottes, die übernatürlich passieren, wenn die Herrlichkeit Gottes sich manifestiert. Und du kannst tatsächlich, wenn du ein Sohn bist und dich entscheidest, und das ist das Ziel dieser Schule, dass du so ein Herrlichkeitssohn wirst, dann kannst du tatsächlich für dich in Anspruch nehmen, dass du tatsächlich nicht so schnell alterst, wie du vielleicht vom Natürlichen her altern würdest. Und ich glaube, wir werden sogar dahin kommen, wo Menschen überhaupt nicht mehr altern, weil sie so in der Herrlichkeit Gottes leben. Amen. Wir haben in der Bibel dazu ein starkes Vorbild, nämlich Henoch, ja. Der wandelte so stark mit Gott in der Herrlichkeit, dass er nicht alterte, so dass Gott irgendwann mal sagen musste, hey, wenn ich den Henoch hier auf der Erde lasse, dann stirbt der mir nicht mehr. Der bleibt ewig da unten, der wird nicht älter, der wird einfach nicht älter. Und deswegen hat Gott irgendwann gesagt, so, jetzt muss ich ihn einfach zu mir holen. Amen. Halleluja. Wie wär's denn damit? Ja, weißt du, ich glaube, das ist alles eine Frage unseres Bewusstseins. Es ist alles eine Frage, auf welcher Ebene bewegen wir uns im Geist. Ich glaube tatsächlich, ich habe das sogar gesehen, ich war mal im Himmel und da habe ich einen Raum gesehen, in dem Organe und Körperteile übernatürlich verjüngt wurden. Also wirklich in der Zeit zurückgenommen wurden. Und ich glaube, dass es mit jedem Körperteil prinzipiell möglich ist. Wenn du sagst, ich brauche ein Allround-Face and Bodylifting, auch das ist möglich, verstehst du? Ich habe es erlebt. Habe ich das mal erzählt, das Zeugnis hier in der Schule, ich weiß nicht. Aber vor einigen Jahren, eine Frau, 25 etwa, die als Kind nierenkrank war und deswegen an verschiedenen Stellen ihres Körpers durch die Medikamente, die sie über längere Zeit nehmen musste, einfach deformiert war. Und es hat sich auch nicht zurückgebildet, als sie älter wurde. Und deformiert, was heißt halt schwabbelig und dies und jenes hing halt herum und so. Und... und Und in der Herrlichkeit Gottes hat Gott begonnen, sich ihres Körpers anzunehmen. Und über den Zeitraum von etwa 24 Stunden, sie schrieb mir alle paar Stunden immer wieder eine SMS und erzählte mir, wo Gott jetzt gerade wieder dran ist und was Gott jetzt gerade macht bei ihr, weil sie spürte das, wie das dann passierte. Und Gott hat sie tatsächlich am ganzen Körper gestrafft und erneuert und einfach die Folgen dieses ganzen Sache weggenommen. Halleluja. Amen. Das heißt, es ist möglich in der Herrlichkeit Gottes. Amen. Sagen wir danke, Jesus. Weißt du, wir werden immer jünger. Wir gehen auf den jüngsten Tag zu. Das heißt nicht, wir gehen auf den ältesten Tag zu. Sondern unser Ziel ist der jüngste Tag. Also, Halleluja, hast du ein Ziel vor Augen. Amen. Diese Dinge manifestieren sich umso stärker, je stärker sich die Gegenwart und Herrlichkeit Gottes selbst hier auf dieser Erde manifestiert. Und das ist tatsächlich letztendlich der Kern oder das Kernziel dieser ganzen Schule, nämlich dass die Herrlichkeit Gottes sich mehr und mehr, stärker und stärker durch die Söhne und Töchter Gottes, durch seinen Leib hier auf dieser Erde dauerhaft manifestiert. Mit anderen Worten, dass wir es lernen, mehr und mehr in und aus diesem Raum der Herrlichkeit heraus als Christen zu leben. Amen. Nicht nur ab und zu mal berührt zu werden in einem Herrlichkeits- und Wundergottesdienst. Es gibt so viele Christen, die sind mal berührt worden von der Herrlichkeit Gottes in irgendeiner Form. Sie haben ein Wunder erlebt, sie haben eine Ermutigung erlebt, sie haben eine Stärkung, eine Befreiung oder was auch immer erlebt. Aber und es freut mich, weißt du, jede Berührung, jede Veränderung, jede Heilung, jedes Wunder freut mich unendlich. Aber was mich noch viel mehr freut, ist zu sehen, wenn Söhne und Töchter Gottes erkennen und ergreifen, worum es eigentlich geht. Nämlich dauerhaft in dem Raum zu leben, wo die Wunder zu Hause sind. Amen. Wo übernatürliche Heilung, Gesundheit, Verjüngung, all diese Dinge zu Hause sind. Das heißt, permanent auf uns einwirken. Das ist der Raum der Herrlichkeit. Das ist der Raum, für den die Söhne bestimmt sind. Amen. Halleluja. Und damit bin ich bei der letztendlich vorletzten Frage, die wir beantworten. Wir hatten gesagt, das Evangelium beantwortet vier Fragen. Und die erste Frage war, wer und was wir sind durch ihn. Und zweitens, was wir haben durch ihn. Ja, also wer und was wir sind, nämlich Söhne, neue Schöpfung und so weiter, Gerechtigkeit etc. Was wir haben durch ihn, das haben wir das letzte Mal nicht umfassend behandelt, aber zumindest angerissen. Ja. Psalm 103 war die Grundlage, was wir haben durch ihn. Und drittens, wo wir durch ihn zu Hause sind. Also erste Frage war wer, die zweite war was und die dritte ist wo. Ja. Wo wir durch ihn zu Hause sind. Und ich habe damit begonnen, dass ich gesagt habe, dass der entscheidende Schlüssel zum ganzen Erlösungswerk ist unsere komplette Identifikation mit Jesus Christus in seinem kompletten Erlösungswerk, und zwar vom Kreuz bis zum Thron. Amen. Angefangen mit dem Kreuz. Das haben wir behandelt, glaube ich, in der ersten Stunde oder zweiten Stunde. Angefangen mit dem Kreuz, mit dem dein alter Mensch identifiziert ist. Der hängt nämlich da, die Sünde, das ganze Alte hängt da am Kreuz, ist dort gestorben. Es ist übrigens auch identifiziert mit dem Grab, in das Jesus hineingegangen ist. Das heißt, dein alter Mensch ist nicht nur mit Jesus mitgekreuzigt, sondern er ist auch mit begraben. Erde drauf, Deckel drauf, zack. So, Kreuzigung ist eine todsichere Sache. Amen. Das heißt, es ist erledigt. Okay? Und dann ist ein neuer Mensch mit Christus auferstanden, zuerst gerechtfertigt im Geist und dann auferstanden mit Christus, haben wir das letzte Mal gesagt, auferstanden. Und in diesem Auferstehungsleben sind all diese Segnungen, von denen wir gesprochen haben, Vergebung, Heilung, Befreiung, Wohlergehen, Verjüngung, was auch immer, diese ganzen Segnungen, die Bibel dem Evangelium zurechnet, alle diese Segnungen sind in diesem Auferstehungsleben beinhaltet. Es ist Auferstehungsleben. Ja, Römer 8, 11, wenn der Geist, der Jesus Christus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, dann wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Es ist Auferstehungsleben. Du bist mit Christus gekreuzigt und du bist mit Christus auferstanden zu einem neuen Leben. Eine neue Schöpfung. Sag mal Halleluja. Halleluja. Und dann, und jetzt sind wir beim letzten Punkt, und dann bist du nicht nur mit ihm auferstanden, sondern du bist auch mit ihm im Geist, und auch damit musst du dich identifizieren, du bist mit ihm im Geist aufgefahren und versetzt zur Rechten des Vaters in der himmlischen Herrlichkeit. Und zwar im Geist bereits vor 2000 Jahren. Sag mal, ich bin schon da. Ja? Epheser 2, Vers 6. Er hat uns mit Christus auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt. Wir sind mit ihm mit auferweckt und wir sitzen mit ihm in der Himmelswelt. Das heißt, wir sind mit ihm identifiziert in seiner Verherrlichung, kannst du auch sagen. Ja? In seiner Herrlichkeit identifiziert. Du bist, Johannes 17, 24 sagt Jesus, bevor er dieses Erlösungswerk bewirkt hat, sagt er, Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, da sind, wo ich bin. Und dieses Gebet wurde erhört. Alle, die das Erlösungswerk von Jesus Christus, das vor 2000 Jahren vollbracht wurde, im Glauben für sich in Anspruch nehmen, die sind mit Jesus Christus am Kreuz gewesen, die sind mit Jesus Christus begraben worden, dem alten Menschen nach, bei denen ist ein neuer Auferstehungsmensch auferstanden, ein Mensch der Sohnschaft, ein Sohn Gottes in Christus auferstanden und die sind mit ihm aufgefahren im Geist in den Himmel und sitzen mit ihrem Geist jetzt zur Rechten des Vaters. Mit anderen Worten, die sind zweidimensionale Wesen. Also zweidimensional meine ich jetzt nicht im physikalischen Sinn, sondern sie sind auf zwei Ebenen gleichzeitig zu Hause. Ja, so wie Jesus. Das heißt, von Jesus in Johannes 3,16, als Jesus mit Timotheus redet, erklärt er ihm ja diese neue Geburt. Ja, und dann fragt ihn der Timotheus und so, wie kann das gehen und alles drum und dran. Und dann sagt Jesus, Nikodemus natürlich. Ja, okay. Habe ich gar nicht. Ich höre mir selber gar nicht zu. Ah ja, passt mal ein bisschen mehr auf. Ne? Okay. Und Jesus sagt, und niemand ist hinaufgestiegen in den Himmel, als nur der aus dem Himmel herabgestiegen ist, nämlich der Sohn des Menschen, der im Himmel ist. Das heißt, was sagt Jesus? Er sagt, liebe Leute, ihr seht mich hier auf der Erde mit meinem Körper, ich bin hier auf der Erde mit meinem Körper, aber gleichzeitig bin ich im Himmel beim Vater. Mein Geist ist gleichzeitig im Himmel. Mein Geist ist gleichzeitig auf einer höheren Ebene. Mein Geist sieht ständig, was der Vater tut. Mein Geist ist ständig verbunden mit dem Vater im Himmel. Und ich sage dir, 1. Johannes 4, 17, so wie er ist, so sind wir in dieser Welt. Diese Art zu leben ist der Lebensstil eines echten Christen, der begriffen hat, was wirklich das Evangelium beinhaltet. Jesus verließ die Herrlichkeit Gottes, damit wir in die Herrlichkeit Gottes hineinkommen könnten. Halleluja. Das heißt, in 1. Korinther 2, Vers 6 bis 7 heißt es, das ganze Ziel des Evangeliums letztendlich, das ganze Ziel des Evangeliums, das Paulus nennt eine Weisheit, ein Geheimnis, Gottes Weisheit in einem Geheimnis, so nennt er das Evangelium. Und er sagt, wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, nämlich die Verborgene. Und diese Weisheit, sagt er, also dieses Evangelium, die hat Gott vorherbestimmt vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit. Das heißt, er hat das Evangelium dafür bestimmt, dass du in die Herrlichkeit Gottes eintreten kannst. Und zwar nicht erst nach deinem Tod, nach deinem physischen Tod hier auf der Erde, sondern in dem Moment, wo du das ewige Leben empfängst, weil das ewige Leben ist die Herrlichkeit Gottes. Das ewige Leben ist der Himmel, das ewige Leben ist Jesus und das ewige Leben ist der Himmel. In dem Moment, wo das ewige Leben in dich einzieht, wird dein Geist von neuem geboren und aufgesaugt mit dem Heiligen Geist in Jesus zur Rechten des Vaters. Amen. Du bist angekommen. Du bist mit Jesus angekommen. Halleluja, vor 2000 Jahren bist du angekommen. Du bist jetzt hier auf dieser Erde, aber im Geist, wenn Jesus in dir lebt, im Geist bist du eigentlich woanders unterwegs. Halleluja, das musst du dir bewusst machen. Noch nicht alle leben so. Ich sage auch nicht, behaupte auch nicht, dass ich schon immer 100% 24 Stunden, 60 Minuten die Stunde, wie viele Sekunden hat die Minute? 60 Sekunden die Minute. Immer 100% schon vollkommen so lebe. Aber das Ziel ist es, dass wir alle immer mehr so leben. Amen. Und dass wir uns immer mehr dieser Realität bewusst werden. Ja, Römer 8, 28 bis 30 ist eine meiner Lieblingsstellen in der Bibel, weil da sagt er dir das auch nochmal so klar, weißt du, da gibt es eigentlich nichts mehr drum herum zu reden, weil ich weiß, für manche religiös geprägte Ohren klingt das fast ketzerisch, wenn du sagst, hey, durch Jesus bist du schon in der Herrlichkeit, du bist schon verherrlicht. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist schon verherrlicht. Wenn du das jetzt dir schwer gefallen ist auszusprechen, dann lies jetzt mit mir den Bibelvers, weil dann hast du schwarz auf weiß, Römer 8, 29, wo Paulus sagt, denn die Gott vorher erkannt hat, die hat er auch vorherbestimmt, nämlich dem Bilde seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und die er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Das ist das Evangelium. Die er aber gerechtfertigt hat, sagt Paulus, diese hat er, da hat meine Platte entsprungen, da kommt sie nicht weiter, muss kurz drauf bleiben. Hat er, nicht wird er, sondern hat er auch verherrlicht. Amen. Genau, nimm das. Die hat er verherrlicht. Das musst du dir geben. Das heißt, wenn Jesus auf dem Berg der Verklärung, heißt es ja, Lukas 8, 28, glaube ich, geht's los, Berg der Verklärung. Wenn Jesus auf dem Berg der Verklärung, heißt es ja, er wurde verherrlicht vor ihnen. Und sie sahen diese Herrlichkeit, ja. Sie wurde sichtbar. Die Herrlichkeit von Jesus wurde sichtbar auf dem Berg der Verklärung. Er wurde verherrlicht. Wenn Jesus auf dem Berg der Verklärung verherrlicht wurde, dann ist es nichts anderes als ein Vorschatten für das, was mit all den Söhnen und Töchtern, die nach ihm kommen würden, durch ihn hervorgebracht würden, weil er nämlich der Erstgeborene ist unter vielen Brüdern. Es ist ein Vorschatten für das, was mit all denen passieren würde, die durch sein Erlösungswerk diesem Evangelium glauben würden. Wow. Wow. Merkst du das? Da wird dir dein Denken gesprengt, weißt du? Da merkst du plötzlich, wow, dann bin ich ja als Christ eigentlich, da bin ich ja gar kein normaler Mensch mehr, oder was? Da bin ich ja übermenschlich, oder was? Kenyon nennt es den Supermenschen. Nenn es, wie du willst, nenn es den Supermenschen, nenn es den Gottes Sohn, nenn es den was auch immer wie. Jesus sagt sogar an einer Stelle, habe ich euch nicht gesagt, oder steht nicht geschrieben, habe ich nicht gesagt, ihr seid Götter? Ja? Weißt du, nicht, dass du jetzt rumlaufen sollst und sagen sollst, ich bin ein Gott oder so irgendwas, drückt es nicht ganz richtig aus. Du bist auch nicht Gott, verstehst du? Aber Gott hat sich tatsächlich entschieden, sich so sehr mit dir zu vereinigen, dass er dieselbe Herrlichkeit, die Jesus Christus hatte und hat, jetzt hat zur Rechten des Vaters, Johannes 17, 22, dass er diese selbe Herrlichkeit uns, obwohl wir dem Fleisch nach, dem natürlichen Körper nach, normale, natürliche Menschen sind, also mit beiden Beinen hier auf der Erde stehen, trotzdem hat er uns diese selbe himmlische Herrlichkeit ein für alle Mal durch das Evangelium anvertraut. Amen. Und das müssen wir wieder in den Mittelpunkt stellen. Weil das ist nämlich das Evangelium. Das ist das komplette Erlösungswerk. Das Erlösungswerk war nicht vollendet bis zu dem Moment, wo Jesus zur Rechten des Vaters angekommen war. Es war nicht vollendet, als Jesus aus den Toten auferstand. Es war noch nicht vollendet. Dann lief er noch rum mit den Jüngern, erschien den Jüngern und so weiter. Es war nicht vollendet. Er musste erst auffahren in den Himmel, sich zur Rechten des Vaters setzen und seinen Geist senden in die Jünger hinein, damit wir durch seinen Geist aufsteigen würden wiederum in ihn. Amen. Das ist das volle Evangelium. Sag mal zu deinem Nachbarn, das volle Evangelium. Also oft hören wir mit dem Evangelium auf halber Strecke auf. Und wir sagen, ja, das Evangelium ist, Jesus Christus ist für unsere Sünde gestorben und am dritten Tag ist er auferstanden von den Toten. Und das ist definitiv ein wichtiger Teil des Evangeliums. Aber das volle Evangelium reicht vom Kreuz bis zum Thron. Das volle Erlösungswerk, das volle Werk der Neuschaffung des Menschen durch Jesus Christus, 2. Korinther 5, 17, ist jemand in Christus, ist eine neue Schöpfung. Das volle Werk der Neuschaffung von dir und von mir ist erst vollendet in der Herrlichkeit Gottes, zur Rechten des Vaters. Und zwar jetzt und hier. Wenn nicht jetzt und hier, dann auch nicht in alle Ewigkeit. Entweder du hast jetzt hier auf dieser Erde ewiges Leben oder du hast es nie. Denk nicht, dass erst nach deinem Tod das ewige Leben kommt. Das ist ein Irrtum. Das ewige Leben beginnt entweder hier oder es beginnt nie. Wenn du stirbst, ist die Entscheidung gelaufen, ob du ewiges Leben hast oder nicht. Die Entscheidung triffst du hier, auf dieser Welt. Du triffst sie. Du triffst sie und du hast genauso lange Zeit, wie du hier auf dieser Welt bist. Und wenn du dann stirbst, hast du es entweder oder du hast es nicht. Ja, weil das ewige Leben ist kein Zeitbegriff, verstehst du? Das ewige Leben ist nicht, ja, dauert ewig. Die Dauer ist belanglos im ewigen Leben, weil das ewige Leben steht über der Zeit. Also es hat keine Dauer. Es gibt keine Dauer in der Ewigkeit. Ja? Wie lang ist die Ewigkeit? Ziemlich lang, vor allem gegen Ende. Nein, es hat keine Dauer. Das ewige Leben hat keine Dauer, sondern das ewige Leben ist eine Qualität, ist ein Qualitätsbegriff, ist eine Art von Leben, ist nämlich genau gesagt die göttliche Art des Lebens, ist noch präziser gesagt das Herrlichkeitsleben Gottes, ist Gott im Menschen. Wo ist Gott jetzt? Im Himmel? Und wo ist er noch? In dir. Wow. Ich weiß nicht, wie viel Platz bei dir ist. Bei mir muss er sich ein bisschen quetschen. Andere haben mehr Platz. Andreas hat ein bisschen mehr Platz als ich. Ja. Ja. Nur ein bisschen, ja. Nur ein bisschen. Also. Wenn du mit Jesus durch Kreuz und Auferstehung durchgegangen bist und mit ihm aufgefahren bist, dann ist dein Aufenthaltsraum im Geist jetzt die Herrlichkeit Gottes. Und wenn du gemäß der Wahrheit des Evangeliums denkst und gemäß der Wahrheit des Evangeliums sprichst, dann sagst du eigentlich jeden Tag nur noch, danke Vater, ich bin schon da. Ich bin in deiner Herrlichkeit. Weil oft fragen mich Leute und sagen, Pastor Georg, wie komme ich denn jetzt in diese Herrlichkeit hinein? Und ich sage immer, du bist schon da. Ergreif es. Verstehst du? Jesus hat gesagt, Johannes 11, 40, wenn ihr nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes erleben. Das heißt, glauben heißt ergreifen. Ich nehme es im Jetzt. Ich sage, jawohl, danke Vater, du hast es vollbracht. Jesus, du hast es getan. Danke, es gehört mir. Ich nehme es in Anspruch. Ob ich es jetzt so fühle oder ob ich es jetzt so sehe oder ob jetzt mein Verstand da ganz mitkommt oder nicht, spielt keine Rolle. Der lernt schon, mein Verstand lernt. Der wird nämlich erneuert, heißt Römer 12, 2. Der Sinn wird erneuert. Das heißt, mein Verstand lernt immer mehr zu denken, wie das Wort Gottes denkt. Und das Wort Gottes sagt mir den ganzen Tag, wenn ich es wirklich aufnehme, sagt es mir den ganzen Tag, das Evangelium sagt mir den ganzen Tag, hey Georg, du bist schon da. Du musst nicht mehr sagen, oh Herr, setze deine Herrlichkeit frei. Oh Herr, komm herab, hab ein Einsehen mit uns Würmern hier unten. Nein, er hat dich vom Wurmdasein ein für alle Mal befreit und hat dich erhöht als einen Sohn und eine Tochter der Herrlichkeit. Und du bist jetzt in diesem Lebensraum angekommen. Ja, ja, gib ihm mal die Ehre, danke Jesus. Halleluja. Hebräer 2, Vers 10 heißt es, denn es geziemte ihm, um dessen Willen, alle Dinge und durch den alle Dinge sind, er spricht hier von Jesus, indem er nämlich viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihrer Rettung durch Leiden vollkommen zu machen. Das heißt, durch sein Leiden hat Jesus viele Söhne, und damit sind immer die Töchter mit drin, weil es gibt eigentlich von der Bibel her, gibt es nur Söhne. Das ist aber nicht Frauenfeindlichkeit, sondern es ist ein theologischer Begriff, es ist ein geistlicher Begriff, weil in Christus gibt es nicht Mann und Frau. Ja, das ist eine geschlechtslose Sache. Ein Sohn, Frauen sind auch Söhne. Ja. Ich sage immer so, Frauen haben das Vorrecht, Söhne Gottes zu sein und Männer haben das Vorrecht, die Braut Christi zu sein. Ja. Also diese Begriffe sind außer des Geschlechts. Ja? Also du bist tatsächlich als ein Sohn zur Herrlichkeit geführt worden durch das, was Jesus gelitten hat. Das heißt, wenn wir wirklich wollen, dass Jesus die Frucht, wie man so schön sagt, die Frucht seiner Leiden erntet, ja, dann ist es an der Zeit, dass der Leib Christi dieses Leben endgültig für sich ergreift und sich entscheidet, da drin zu leben. Weil nur dann kann Jesus tatsächlich die volle Frucht seiner Leiden ernten, sozusagen. Amen. Sonst ist immer nur so ein bisschen, so halblebig. Ja? Aber das Erlösungswerk von Jesus ist so umfassend, es ist so vollkommen. Weißt du, Jesus wurde Menschensohn, das musst du dir auch mal geben. Jesus wurde ein Menschensohn, ja? Er stieg herab aus dem Bereich der Herrlichkeit Gottes, wurde ein Menschensohn, um ihn herum nur normale Menschen. Keiner war von Neuem geboren. Ja? Keiner hatte die Herrlichkeit Gottes in sich. Er als einziger trug die Herrlichkeit Gottes auf sich und in sich, aber sonst niemand. Er wurde Menschensohn, er ging unter die Beschränkungen dieser Menschlichkeit, damit wir Gottes Söhne würden. Amen. Er ist der Sohn Gottes. Und er hat diese Position jetzt voll eingenommen zur Rechten des Vaters. Aber durch ihn sind wir mit hochgenommen. Amen. Eine meiner stärksten und eindrücklichsten Begegnungen, die ich mit Jesus hatte, war mal, als ich zwischen zwei Wundergottesdiensten in einem Hotel war und an meinem Bett kniete und betete und plötzlich sah ich Jesus auf der anderen Seite des Bettes stehen und er zeigte mit seinem Finger auf mich und er sagte nur einen Satz und er sagte, erkenne meine Menschlichkeit. Und ich dachte damals, was ist jetzt das? Weil ich hatte mich damit gar nicht beschäftigt. Konnte ich es gar nicht einordnen. Was will er mir jetzt sagen? Erkenne meine Menschlichkeit. Aber da ich nicht so oft Jesus so klar sehe und er mir nicht so oft so klar erscheint, so dass ich weiß, ja, er hat wirklich gesprochen, wusste ich, es muss offensichtlich schon was dahinter stecken. Ja? Also begann ich darüber nachzusinnen, was heißt es eigentlich? Erkenne meine Menschlichkeit. Und dann hat er mir verschiedene Dinge begonnen zu zeigen in den Wochen und Monaten danach. Und ein wesentlicher Aspekt war, dass er mir gezeigt hat, dass er gesagt hat, schau, als ich über diese Erde ging und all diese gewaltigen Wunder getan habe, über die Menschen so beeindruckt sind, wenn sie davon lesen in den Evangelien. Als ich über diese Erde ging, war ich ein absolut normaler Mensch, wie jeder andere Mensch auch. Ich hatte eine klare Beziehung zu meinem Vater. Der Vater war in mir und der Geist Gottes war seit dem Jordan auch auf mir. Ja, also auch der Geist der Herrlichkeit war auf mir. Ich war erfüllt mit dem Heiligen Geist. Aber weißt du, da ist nichts dran, was wir nicht alle auch haben können. Das können wir alles genauso haben. In dem Moment, wo der Heilige Geist auf uns kommt und uns erfüllt, haben wir genau das Gleiche wie Jesus. Und in dieser Menschlichkeit hat er all das getan, was er getan hat. Wie viel mehr müssen wir dazu in der Lage sein? Eigentlich, gell? In dieser Menschlichkeit hat er all das getan. Und dann ist er eine Etage höher gegangen, hat das Erlösungswerk bewirkt, ist eine Etage höher gegangen und hat seine Menschlichkeit abgelegt, wurde verherrlicht zur Rechten des Vaters und hat uns, die wir ihm glauben und ihm nachfolgen und seinen Geist in uns haben, hat uns diese Herrlichkeit, die er jetzt beim Vater hat, gegeben. Und zwar nicht nur einem Einzelnen, sondern kollektiv, dem ganzen Leib Christi. Amen. Weißt du, daran siehst du, dass letztendlich haben wir, und deswegen habe ich gerade gesagt, wie viel mehr müssen wir das können, was er konnte, weil wir haben sogar einen Vorteil in Bezug auf Jesus, als er hier über diese Erde ging. Weil als Jesus über diese Erde ging, war das Erlösungswerk noch nicht vollbracht. Amen. Er war der einzige Sohn hier auf dieser Erde. Er war der einzige, der den Geist Gottes auf sich hatte. Seine Jünger um ihn herum, das siehst du ja auch, wie sie teilweise geredet haben. Das war ja das absolute Chaos. Ne? Die haben nicht viel verstanden. Warum nicht? Weil sie nicht von Neuem geboren waren. Weil der Geist Gottes nicht wirklich in ihnen war. Sie sind ihm nachgefolgt, aber der Geist war noch nicht in ihnen. Das ist erst am Pfingsten passiert, richtig? Das heißt, erst an Pfingsten konnte sich die Herrlichkeit Gottes sozusagen beginnen, auf breiter Front freizusetzen. Schau dir an, was an Pfingsten passiert ist. Da heißt es dann, als der Geist Gottes auf sie kam, die Leute in ganz Jerusalem hörten das Geräusch. Ich weiß nicht, was genau. Das heißt, wie ein starker Wind oder aber dann das Sprachensingen. Ich weiß es nicht, was es alles war, aber sie hörten das Geräusch. Was hörten sie? Sie hörten das Geräusch der Herrlichkeit Gottes letztendlich. Als Petrus predigte, kamen sie und brachten die Kranken, damit nur der Schatten von Petrus auf sie fallen möge, damit sie gesund würden. Da war eine Explosion der Herrlichkeit Gottes, wie du sie zu Lebzeiten von Jesus nicht gesehen hast. Bei Jesus sehe ich nie, dass sein Schatten die Kranken geheilt hat. Bei Jesus konnte auch nicht dieses Geräusch sein, der Herrlichkeit Gottes, das alle anzog, weil er war der Einzige. Verstehst du? Aha. Wir haben einen Vorteil in Bezug auf Jesus zu seinen Lebzeiten. Wir haben nicht einen Vorteil in Bezug auf Jesus, der jetzt verherrlicht ist zu Rechten des Vaters, verstehst du? Er ist unser Haupt. Wir sind sein Leib. Aber was unser Leben angeht, hier auf dieser Erde, schau mal, das, was wir heute Abend hier genießen, das konnte Jesus nie genießen. Stell dir vor, ich müsste mir jetzt vorstellen, ich stehe jetzt hier, ich predige euch und um mich herum gucken lauter so Leute und sagen, wovon redet der? Böhmische Dörfer, kenne ich nicht, keine Ahnung. Ah ja, Wunder passieren, gut, okay, ich brauche auch Heilung. Ja gut, das haben sie verstanden, verstehst du? Aber all das andere, deswegen sagt er auch, ja, zu den Jüngern hat er dann manchmal die Sachen erklärt, er hat gesagt, zu denen rede ich in Gleichnissen, weil sie verstehen eh nicht, was ich sagen will. Also da war keine geistliche Einheit da. Da war keine Atmosphäre der Herrlichkeit. Deswegen musste er all den, du kannst praktisch keine Stelle finden in den Evangelien, wo einer geheilt wurde, ohne dass Jesus ihm persönlich die Hand aufgelegt hätte. Die einzige Ausnahme, die ich gefunden habe, ist die Heilung des Knechtes des Hauptmanns. Ja, der wurde geheilt, als Jesus nur ein Wort sprach. Warum? Weil dieser Hauptmann so extremen Glauben hatte, dass es Jesus bald aus den Socken gehaut hätte. Da war das möglich. Plötzlich konnte sein Wort außer Raum und Zeit wirksam werden. Aber davor heißt es immer, er legte ihnen die Hände auf, er heilte sie. Weißt du, der musste alle einzeln behandeln. Von wegen Massenheilungen in Großevangelisationen. 50.000 Wunder passiert. In einem Gottesdienst oder so. Das ging bei Jesus noch gar nicht. Weil er nicht auf diese Atmosphäre der Herrlichkeit zurückgreifen konnte. Er war der Einzige. Weißt du, was für eine Liebe, dass er sich darauf eingelassen hat. Ist der Hammer, ne? Warum hat er sich darauf eingelassen? Um uns in diese Dimension hinaufzunehmen. Und weißt du, hier kannst du jetzt auch den Schlüssel sehen für Johannes 14, 12, wo Jesus gesagt hat, diejenigen, die an mich glauben, sie werden die Dinge tun, die ich getan habe und noch größere darüber hinaus, weil ich zum Vater gehe. Weißt du, Jesus fühlt sich nicht angegriffen, wenn du mehr Wunder tust als er zu seinen Lebzeiten oder Wunder tust, die von ihm nicht aufgeschrieben sind in der Bibel. Wie viele von euch wissen, dass nicht jedes Wunder, das Jesus heute tut, in der Bibel aufgeschrieben sein muss? Weil da gibt's ja manchmal so Spezialisten und sagen, ja, Goldzähne im Mund, wo steht das in der Bibel? In meiner Bibel steht, dass Jesus viele Wunder getan hat, die nicht aufgeschrieben werden konnten, weil es einfach zu viele waren. Das ist schon mal das eine. Aber zum anderen steht in meiner Bibel, dass Jesus selber gesagt hat, dass diejenigen, die an ihn glauben, werden die Dinge tun, die er tut oder getan hat und noch größere darüber hinaus. Warum? Weil er uns überhaupt erst diesen Raum der Herrlichkeit eröffnet hat. Weil er erst zur Tür werden musste, damit wir hindurchgehen können und diesen Lebensraum der Herrlichkeit ergreifen könnten. Also das macht mich noch begeisterter über Jesus. Ja? Philipper 2 heißt es, er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein. Das heißt, er hat es nicht festgehalten in dieser gewaltigen Atmosphäre der Herrlichkeit, wo alles so easy ist. Weißt du, im Himmel, da sprichst du einfach ein Wort und es ist. Das ist so easy, da gibt es keinen Teufel, da gibt es keinen Kampf, da gibt es gar nicht, da gibt es keine Leute, die nicht verstehen, was du sagst, wenn du Jesus bist. Sondern die verstehen alles, was du sagst. Die Engel sind, die warten nur drauf, dass du irgendwas sagst und schon passiert's. Und diesen Raum hat Jesus verlassen, ist hier auf diese Erde gekommen mit einem einzigen Grund, damit seine geliebten Mitbrüder, die durch ihn zu Brüdern werden würden, die Söhne und Töchter Gottes, in diesen Raum der Herrlichkeit aufsteigen könnten im Geist, den er jetzt beim Vater wieder eingenommen hat. Amen. Das heißt, worauf ist unser Blick gerichtet? Nicht nur auf das, was Jesus vor 2000 Jahren zu seinen Lebzeiten, als er über diese Erde ging, getan hat, sondern unser Blick ist auf ihn gerichtet, jetzt zur Rechten des Vaters, um zu sehen, was tut er jetzt? Und das, was er jetzt tut, das will er durch uns hier auf dieser Erde tun. Amen. Das heißt, wir haben eine Verbindung zum verherrlichten Sohn Gottes. Ja, wir sind so sehr mit dem verherrlichten Sohn Gottes verbunden, dass die Bibel sogar sagt, dass wir selber bereits verherrlicht sind. Wow, wow, wow, wow, wow. Merkst du, da ist die Reformation im Gange. Weil das ist nicht das, was normalerweise so im Fokus steht. Weil die Menschen neigen immer dazu, das Evangelium zu begrenzen. Und der Teufel hat 2000 Jahre alles getan oder versucht, sage ich mal. Er hat alles versucht, um zu verhindern, diesen eigentlichen Plan Gottes, den er von Anfang an immer gehabt hat. Damals in der Urgemeinde ist es schon stark sichtbar geworden, diese Explosion der Herrlichkeit. Der Schatten heilte die Kranken. Sie nahmen die Tücher und Kleidungsstücke von Paulus und die Leute wurden geheilt. Siehst du übrigens bei Jesus zu seinen Lebzeiten auch nicht. Ja? Das ist interessant, es hat was mit der Herrlichkeit zu tun. Es hat was mit dieser Abstrahlung, mit dieser Atmosphäre der Herrlichkeit zu tun. Amen. Da ist es explodiert. Und dann sagt das Wort Gottes, sagt es prophetisch schon voraus, erstens in der Apostelgeschichte selber, Apostelgeschichte 3,21, aber auch zum Beispiel ganz eindeutig im Haggai 2 sagt er, dass am Ende der Zeit, bevor das große Finale praktisch kommt und Jesus ein für alle Mal auch physisch wiederkommt und einen neuen Himmel und eine neue Erde schafft, dass vorher die Herrlichkeit dieses Hauses, also der Gemeinde Jesu Christi, der Versammlung der Söhne und Töchter Gottes, noch größer sein wird als in dem früheren Haus. Das heißt, anstatt immer zu sagen, ja, die Apostelgeschichte ist unser Ziel, sollten wir lieber sagen, ja, die Apostelgeschichte ist unsere Inspiration, aber das, was Gott am Ende der Zeit vorhat, wird eine Herrlichkeitsexplosion, die noch über das hinausgeht, was wir da schon sehen. Halleluja! Seid ihr bereit? Wow, das begeistert mich! Halleluja! Weißt du? Eieiei! Weißt du, und hier sind solche Herrlichkeitsträger. Hier sind die Söhne und Töchter Gottes, die den Ruf gehört haben. Hier sind die, die den Ruf gehört haben. Die Tür ist offen. Geh hindurch. Die Herrlichkeit Gottes ist für dich. Da ist eine neue Art zu leben für dich vorbereitet. Wir haben gesagt, Anfang des Jahres oder schon Ende letzten Jahres hat Gott zu mir gesagt, 2017 wird das Jahr der offenen Türen. Amen. Jesaja 45, 1-3 hat er mir als Vers gegeben. Ja, das Jahr der offenen Türen. Er wird die Ringmauern einebnen. Er wird die ehernen Riegel zerbrechen. Er öffnet die Türen. Er gibt Zugang. Zugang, so dass niemand mehr schließen kann, Jesaja 22, 2. Ja, er öffnet die Türen. Und weißt du, die wichtigste Tür, die für uns geöffnet steht. Und ich glaube, dass diese Schule, diese Glory Life Schule auch genau dafür gesetzt ist. Sie ist eine offene Tür für dich und für mich, um jetzt zugerüstet zu werden und jetzt geistlich zu lernen, in dieser Herrlichkeit Gottes zu leben. Es ist eine offene Tür in dieses Herrlichkeitsleben hinein. Halleluja, herzlich willkommen. Wow, herzlich willkommen im Herrlichkeitsleben. Wow, weißt du, das begeistert mich jedes Mal, wenn ich es predige, wieder aufs Neue. Letztes Wochenende in Euskirchen habe ich auch das gepredigt. Es begeistert mich immer wieder aufs Neue. Und ich bin begeistert, wie Gott es begleitet, weißt du, durch die Manifestation seiner Herrlichkeit. Halleluja, weil Jesus hat gesagt, wenn ihr das nur glaubt, werdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen. Wie glauben wir es? Indem wir das Wort Gottes hören. Und nicht nur hören mit unserem Verstand, sondern wie machen wir es? Was hat Andreas gesagt? Schnappt ihr es? Den Geist. Und ich sage immer, wenn du ganz besonders viele Gedanken hast, dann mach nicht so, sondern mach und schieß den ganzen Schrott ab. Und wenn du es von einer Seite nicht reicht, dann schieß es von beiden Seiten ab. Blas dir dieses natürliche Denken raus. Amen. Blas dir dieses Menschliche raus. Also du schaust dich an und sagst, oh meine Güte, was ist jetzt an mir verherrlicht? Fleisch, wo ich nur hinschaue. Aber weißt du, das ist nicht die Ebene des Natürlichen, sondern es ist die Ebene des Geistes. Und wenn Gott oder auch wenn die Engel, sogar wenn der Teufel dich anschaut, weißt du, dann sieht er nicht einfach nur so eine Zusammensetzung aus Fleisch und Zellen, sondern dann sieht er die Herrlichkeit Gottes. Also deswegen ist der Teufel so in Wut. Wenn er dich sieht. Weil er sieht sein Ende. Amen. Wie lange kann sich der Teufel in der Herrlichkeit Gottes halten? Gar nicht. Also er sieht dich und er sagt, wah! Mein Ende naht. Amen. Mit jedem Sohn, der offenbar wird in dieser Herrlichkeit, naht das Ende des Teufels ein Stück mehr. Und die Engel gleichzeitig, die sehen dich und sagen, wow, das sind die. Wenn die sprechen, dann kriegen wir Arbeit. Das sind die, wenn wir sprechen, dann können wir aktiv werden, sagen die Engel. Psalm 103, Vers 20, ja. Das sind die, wenn die auftreten, dann passieren immer diese Wunder. Das sind die, wenn die auftreten, dann kriegen wir Arbeit, ihr Auftreten zu begleiten durch die Zeichen, die mitfolgen. Zum Beispiel Goldstaub, den wir aus dem himmlischen Salzfass auf die Erde schütteln oder Öl, das wir aus den himmlischen Gießröhren heraus freisetzen oder Wasser. Weißt du, die Engel haben riesen Spaß daran. Weißt du, die lieben das mit dem, auch mit dem Gold, das lieben die einfach, ne? Das lieben die einfach, die lieben einfach zu spielen auch. Ja, Jesus hat gesagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, also glaube ich, dass die Engel durchaus auch etwas Kindliches an sich haben. Ah, ja. Und sie leben permanent im Angesicht Gottes und da ist bekanntlich Freude in Fülle. Halleluja. Also ich glaube nicht, dass die Engel depressiv sind. Also, was tust du? Was tust du? Du sagst Danke. Sag mal Danke. Du sagst Danke, Vater, für diese offene Tür in den Himmel. Danke, dass du diese Tür für mich geöffnet hast. Vor 2000 Jahren. Dass du den Himmel aufgemacht hast. Und dass ich jetzt und hier, wo ich jetzt bin, einerseits auf der Erde bin, aber gleichzeitig im Himmel. In deiner Herrlichkeit. Ich bin mit dir inthronisiert, Jesus. Und aus dieser Position heraus herrsche und regiere ich durch das Wort Gottes auf meinen Lippen. Und ich bringe den Himmel auf diese Erde. Weißt du, das ist dein Leben. Wow. Wow, darüber denkt nach, sagt Paulus. Darauf richtet euch aus. Kolosser 3, 1, ja. Sinnt auf das, was droben ist. Nicht auf das, was auf der Erde ist. Mit anderen Worten, sinnt nicht auf eure menschlichen Unzulänglichkeiten und eure menschlichen Hindernisse und eure menschlichen Handicaps und Wehwehchen und dies und jenes. Sinnt nicht darauf, sondern sinnt auf das, was droben ist. Auf diese himmlische Realität. Das, was ihr im Geist bereits längst seid. Das, was ihr in der Herrlichkeit längst seid. Das, wozu Gott euch längst gemacht hat und das, wohin er euch längst versetzt hat, sinnt auf das. Richtet euch darauf aus. Und wenn ihr dann über diese Erde geht, folgt euch der Himmel. Deswegen kann Jesus sagen, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Ja, sie werden krank die Hände auflegen und sie werden gesund. Zeichen und Wunder folgen denen, die das glauben. Warum? Weil, schau, das ist ganz einfach, wenn du über diese Erde gehst, dann gehst du automatisch in Bereiche oder durch Bereiche, in denen der Teufel noch den ein oder anderen Stronghold irgendwo hat. Ja, der eine ist noch krank, der andere hat noch einen Dämon in der Seele, der dritte hat irgendeinen Umstand oder sonst irgendwas. Und du gehst da durch, aber wenn du durchgehst, dann gehst ja nicht du durch einfach so als Mensch, sondern dann geht ja die Herrlichkeit Gottes durch. Und sie nimmt all das ein, verstehst du? Sie konfrontiert das alles. Und wumm, wumm, wumm, wo du hingehst, passiert ein Wunder. Halleluja, passiert ein Wunder. Das ist die automatische Konsequenz, wo du hingehst, passiert ein Wunder. Kein Ort ist vor dir sicher. Weißt du, egal wie duster oder dunkel es an irgendeinem Ort sein mag, da wo du hinkommst, passiert ein Wunder. Die folgen dir. Das Licht kommt. Weißt du, das Licht ist stärker als die Finsternis. Amen. Hast du schon mal getestet bei dir im Schlafzimmer? Wenn du das Licht anmachst, was war dann stärker? Die Dunkelheit oder das Licht? Wird es dann hell oder bleibt es dunkel? Oder kämpft es noch eine Weile? Bis es durchsetzt. Nein, du machst Licht an und bumm, ist hell. Und genauso ist, wenn du irgendwo hinkommst. Bumm, ist es hell. Bumm, ist es hell. Halleluja. Halleluja. Oh, danke Jesus. Halleluja. Weißt du, diese Atmosphäre geht mit dir. Komm, stimm mal auf zusammen. Tu dich mal bewusst in dieser Atmosphäre ein bisschen zu Hause fühlen. Ja? Mach dir einfach diese Atmosphäre bewusst um dich herum. Weißt du, dafür hat Jesus diese Atmosphäre verlassen für 33 Jahre, damit du in diese Atmosphäre eintreten kannst. Halleluja. Das heißt, du bist zwar in dieser Welt, aber du bist nicht mehr von dieser Welt. Du bist nicht mehr unter dieser Welt. Du bist nicht mehr Teil des Geistes dieser Welt. Du bist nicht mehr Teil dieser Welt, von der Jesus sagt, in der Welt habt ihr Angst. Aber du bist nicht mehr Teil dieses Machtbereichs, in dem er Angst hat, sondern du bist jetzt Teil des Machtbereiches der Herrlichkeit, in dem er eingehüllt ist von der Herrlichkeit Gottes, in dem die Engel einem zur Seite stehen und einem dienen als dienstbare Geister und in dem die Zeichen und Wunder einem folgen, eingehüllt in diese Herrlichkeitsblase Gottes. Wow. Wo du hinkommst auf diesem Planeten, trifft Warmfront auf Kaltfront. Deswegen Blitz. Die Blitze, das habe ich letztes Wochenende in Euskirchen gelehrt, die Blitze sind die Wunder. Die passieren. Es sind Blitze, es sind Energieentladungen. Warmfront trifft auf Kaltfront, also gibt es Energieentladungen. Wo du hinkommst, weißt du, du bist ein, ich sag's mal, das klingt vielleicht für manche ein bisschen komisch, aber ich sag's trotzdem, du bist ein Energiemensch, wenn Jesus in dir lebt. Du bist voller Energie, du bist voller Power. Hey, du bist der stärkste Energiemensch. Also nicht irgendwelche Geistheiler sind wirklich Energiemenschen, sondern du bist der stärkste Energiemensch. Jesus ist der stärkste Energiemensch, den es jemals gegeben hat. Er wurde Mensch, damit du so geladen wirst mit göttlicher Energie, dass es nur noch göttlich ist. Ja, genau. Glauben heißt, ich baue mir ein Bewusstsein davon. Glauben heißt, ich höre dieses Wort Gottes mit meinem Geist. Ich nehme es auf und ich höre es und ich höre es und ich höre es. Also diese Botschaft zum Beispiel heute, aber auch viele andere Botschaften, die kannst du gar nicht oft genug hören. Also du lebst nicht davon, dass du sagen kannst, wow, das habe ich schon gehört. Ah, das kenne ich schon. Nein, die Sache ist die, du kannst immer tiefer in diesem Bewusstsein eintauchen. Jedes Mal, wenn ich selber das predige, tauche ich selber tiefer in dieses Bewusstsein ein. Das ist so gut, weißt du, ich predige mir immer selber. Deswegen bin ich auch jedes Mal neu begeistert. Verstehst? Weil ich jedes Mal wieder sage, wow, das ist ja nochmal ganz anders. Wow, das ist ja nochmal höher, das ist ja nochmal stärker. Wow, wow, wow. Was wartet auf uns? Was für Leute müssen wir sein? Halleluja. Hammer. Weißt du, und Gott ruft jetzt diese Herrlichkeitsarmee hervor. Gott ruft dich jetzt hervor. Gott rüstet dich jetzt zu. Halleluja. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für jeden einzelnen dieser Söhne. Halleluja. Ich danke dir, Herr, für diese Herrlichkeitssöhne, die jetzt offenbar werden. Ich danke dir für diese Armee, die jetzt aufsteht, Herr. Aber nicht eine menschliche Armee und auch nicht eine religiöse Armee, die mit menschlicher Kraft irgendwas versucht durchzuboxen oder zu kämpfen, sondern eine Armee, die erfüllt ist, geführt ist, geleitet ist und sich bewusst ist deiner Herrlichkeit. Halleluja. Und in dieser Herrlichkeit einherfährt auf dieser Erde. Und wo diese Armee hinkommt, heißt es in Joel 2, da wächst kein Gras des Teufels mehr. Sondern alles wird eingenommen, alles wird übernommen, alles wird durchdrängt, alles wird verwandelt, alles wird verändert durch diese Walze deiner Herrlichkeit, die jetzt hervorkommt. Dein Leib, Herr, deine Pioniere, Herr, deine Söhne, diese Hungrigen, Herr, diese Entschiedenen, diese Klaren, Herr, die glauben, was dein Evangelium sagt. Danke, Vater, für diese Reformation, Herr, und danke, Vater, für diese Verherrlichung, die jetzt stattfindet, Herr. Ich danke dir, Herr. Heiliger Geist, für dein Wirken, Herr. Oh, danke, Heiliger Geist. Ja, leg es tief in uns jetzt hinein. Leg es tief in uns hinein. Komm, nimm nochmal deine Hand, greif nochmal in den Geist mit deinem Finger und setz es dir nochmal richtig tief und sag so richtig tief, jetzt zum Schluss, so richtig tief. Oi, oi, oi. Wow. Schicki, Baba. Halleluja. So richtig tief hinein. So richtig tief hinein. Oh. Oh, jo, jo. Weißt du, was kann dir noch passieren? Schau. In die Bibel drückt es so aus, wenn Gott so für dich ist, wer kann gegen dich sein? Mit anderen Worten, du könntest auch sagen, du hast es absolut geschafft. Du hast es ja sowas von geschafft. Du bist nicht geschafft, sondern du hast es sowas von geschafft. Du bist nicht mehr länger geschafft, sondern du hast es sowas von geschafft. Ja. Oh, ich danke dir, Vater. Ich danke dir, Vater, für deine Herrlichkeitswege, die du uns führst und leitest. Ich danke dir für deine Engel, die uns begleiten, Herr. Ich danke dir für diese offenen Türen, Herr, in diesem Jahr, Herr. Ich danke dir für dieses Jahr der offenen Türen. Ich danke dir, Herr, dass jeder einzelne Sohn hier offene Türen vor sich hat, Herr. Offene Türen in neue Dimensionen, Herr. Offene Türen, Herr, der Entwicklung, Herr. Offene Türen für Wunder, Herr. Offene Türen für Herrlichkeitswege, Herr. Herr, was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört und auch in kein menschliches Herz gekommen wäre, Herr. Das hast du vor denen bereitet, die dich lieben, Herr. Und Herr, wir sind so gespannt. Wir sind so gespannt. Halleluja. Wir sind so gespannt. Wir sind so gespannt. Wir sind so gespannt, was hinter der nächsten Biegung schon wieder Neues auf uns wartet. Halleluja. Wir sind so gespannt, wenn wir hier rausgehen. Wir sind so gespannt, was uns draußen begegnet. Wir sind so gespannt, was uns morgen begegnet. Bei der Arbeit, in der Familie. Wir sind so gespannt, Herr. Weil du hast uns diese Türen in diese Herrlichkeitswege geöffnet. Du hast uns diese Wunderwege geöffnet. Du hast uns dieses übernatürliche Leben geöffnet, dass wir nur noch darin wandeln brauchen. Halleluja! Und wir tun es, weil wir glauben dir in Jesu Namen. Amen! Gib mir Jesus die Ehre. Halleluja! Wuhu! Halleluja! Ah, Schicki! Danke, Jesus! Hey, yo! Danke, Jesus! Halleluja! Danke, Jesus! Wow! Wow, das ist doch der Hammer. Ha? Halleluja, das sind schon wieder Wunder in der Pipeline. Halleluja. Ach, pass auf, ich lese euch kurz ein paar Zeugnisse vor von Leuten, die Wunder erlebt haben. Gerade hier aus unserer Mitte. Halleluja. Ich kann nicht alles vorlesen, aber ich hoffe, dass ich... Wo habe ich sie denn? Hier habe ich ein paar. Halleluja. Pass auf. Nee, falsch. Wo habe ich sie denn? Wo habe ich sie denn? Da. Halleluja, ja. Halleluja. Letzte Woche hatte ich eine Begegnung mit einer muslimischen Frau, für die ich letztes Jahr im Sommer gebetet habe. Die Sigi schreibt hier aus der Schule. Ihr zweijähriger Sohn sprach noch nicht zu dem Zeitpunkt und sie wusste nicht, was sie machen soll. Das heißt, er konnte nicht sprechen mit 2 Jahren. Und sie wusste nicht, was sie machen sollte, die muslimische Frau. Sie berichtete mir jetzt, als sie sie getroffen hat, seit dem Tag, wo ich dann gebetet habe, hat ihr zweijähriger Sohn angefangen zu sprechen und er spricht jetzt so schön, sagte sie. Halleluja, danke Jesus. Ist doch der Hammer, hä? Heilung im Buchladen. Die Verkäuferin unterhielt sich mit einer Kundin, dass sie so Schmerzen hat. An der Kasse fragte ich sie dann, ob ich die Heilungskraft von Jesus freisetzen darf, wo sie gerade Schmerzen hatte. Sie war offen und sagte noch, dass sie gestern beim Osteopathen war, doch ohne Erfolg. Sie hatte immer noch die gleichen Schmerzen. Ich sprach kurz rein, legte meine Hand auf die Stellen, Rücken und Oberschenkel, dann probierte sie aus. Sie lief 2-mal durch das Geschäft und konnte die Schmerzen nicht mehr finden. Halleluja, Gott ist so gut. Amen. Halleluja. Jetzt kannst du gleich sagen, hey, das ziehe ich mir auch. Amen, wenn ich das nächste Mal in den Buchladen komme, das Gleiche passiert bei mir. Letzte Woche hatte meine Nachbarin ihren Fuß verknackst. Sie wollte kurz mit meinem Handy ins Geschäft anrufen, da ihr Telefon nicht ging. Ich sprach die Heilungskraft in ihren Fuß hinein. Am nächsten Tag lief sie wieder ganz normal. Das sah ich vom Fenster aus. Ich sah sie ein paar Tage später auf dem Feld und ich fragte sie dann, wie es ihrem Fuß ginge. Sie sagte, alles wieder gut. Und das ging ganz schön schnell, übernatürlich. Sie meinte, es wären ihre Quarkwickel. Ich sagte, dass Jesus sie geheilt hat. Halleluja. Halleluja. Amen. Danke, Jesus. Letztes Wochenende waren wir in Euskirchen, war extrem stark, sind extrem starke Wunder passiert, kreative Wunder, teilweise Leute mit jahrzehntelangen Schmerzen und Beschwerden. Eine Frau, die hatte seit 40 Jahren so extreme Bandscheibenprobleme, dass sie 5 Zentimeter geschrumpft war. Gott hat sie in der Herrlichkeit so, ich sag mal, wirklich übernatürlich mit dem Heiligen Geist gefüllt, die konnte nicht mehr stehen, die war total betrunken. Der Pastor dort sagte, die Frau kommt öfters zu uns in Gottesdienst, aber so habe ich sie noch nie gesehen. Und sie bezeugte, dass all die Schmerzen sie verlassen haben und dass sie gestreckt worden ist, dass ihre ganze Wirbelsäule gestreckt worden ist. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Ja, das war auch stark. Eine Frau, die hatte zum einen einen starken Bandscheibenvorfall gehabt und deswegen taube Ferse und auch Nervenschmerzen im Fuß. Und die haben sie sofort verlassen. Und dann hatte sie eine Schraube im Handgelenk drin. Und aufgrund dieser Schraube war sie eingeschränkt in ihrer Bewegung und so weiter. Und sie machte dann vor unseren Augen, machte sie so diese Übung, also Liegestützen in dieser Stellung. Sie sagte, am Abend davor war sie in der Krankengymnastik, da war diese Bewegung absolut unmöglich. Aber durch die Wunderkraft Gottes in einer Sekunde hat Gott sie freigemacht. Halleluja. Danke, Jesus. Wow. Eine Frau hat einen Schleier vor dem Auge, der Schleier ist verschwunden. Eine andere Frau war schwerhörig, Schwerhörigkeit ist verschwunden. Eine andere Frau hatte eine gerissene Sehne, konnte ihren Arm wieder bewegen. Karpaltunnelsyndrom ist gegangen. Fußgewölbe, neue Fußgewölbe haben sich gebildet. Eins davon war besonders spektakulär, weil das war im Herrlichkeits- und Wundergottesdienst am Samstagabend. Und da habe ich mir eine rausgeholt, die wirklich richtig zwei Blattfüße hatte. Also richtig, das konnte richtig sehen. Und ich habe sie hingesetzt und die Leute waren so neugierig, sind alle aufgesprungen von ihren Plätzen. Waren so 150 Leute oder so vielleicht, da sind alle aufgesprungen. Sind alle um mich rumgestanden und haben mir alle zugeguckt, wie ich ihre beiden Füße in der Hand habe. Und die haben geschrien vor Begeisterung, weil du konntest wirklich sehen, wie Gott dieses Fußgewölbe innerhalb von wenigen Sekunden einfach neu kreiert hat auf beiden Seiten. Die Frau selber schrie, Wah! Das war der Hammer. Halleluja. Halleluja. Aber bei weiteren ist das Gleiche auch passiert. Eine andere Frau hat bezeugt, dann am Sonntagmorgen, die wurde am Tag davor vom Karpaltunnelsyndrom geheilt. Sonntagmorgen hat sie es bezeugt, weil sie hat immer auch beim Aufstehen hatte oder beim Aufwachen hatte sie immer totale Schmerzen in der Hand, Bewegungseinschränkungen. Sie hatte am Tag davor, hatten wir schon getestet, dass sie wieder Kraft in ihren Händen hatte. Und sie hat dann am Tag danach bezeugt, dass sie komplett geheilt ist. Eine andere Frau ist von extremen Migräneanfällen geheilt worden oder Migränebeschwerden akut, ne? Also sie hatte das chronisch eigentlich, kann man sagen. Die hatte also richtig, sie hat gesagt, sie hält es nicht mehr aus. Sie hatte zu ihrer Freundin gesagt, sie hält es nicht mehr aus. Total, das lag auf ihr drauf. Ich habe für sie gebetet und Befreiung und in einer Sekunde hat sich das ganze Ding gehoben. Am nächsten Tag hat sie Zeugnis gegeben, ist morgens aufgewacht, vollkommen geheilt. Halleluja. Danke, Jesus. Und noch viele weitere Sachen könnte ich noch erzählen, aber eins war, fand ich auch sehr beeindruckend und daran sieht man wieder, dass die Herrlichkeitsexplosion außer Raum und Zeit ist. Idrea war ja auch dabei an dem Wochenende und sie schickte mir noch, als wir schon auf der Rückfahrt waren, am Sonntagabend schickte sie mir per SMS ein Zeugnis und zwar erzählte sie, dass ihr Onkel, der nicht auf dem Wochenende jetzt dabei war, aber ihr Onkel hat während dieses Wochenendes plötzlich zu seiner vollkommenen Überraschung festgestellt, dass er einen komplett neuen Goldzahn bekommen hat. Hammer, hä? Halleluja. Das heißt, Gott tut die Wunder auch außer Raum und Zeit. Ja. Halleluja. Also, Gott ist extrem gut. Hier habe ich noch ein Zeugnis von jemandem, die schrieb hier im August, oder er schrieb, im August 2016 waren wir im Gottesdienst bei Glory Life in Filderstadt. Ich hatte seit 18 Jahren immer wieder Fußpilz und seit 3 Jahren auch Nagelpilz an den Füßen. Es wurde für mich gebetet und ich bin geheilt. Ich habe seitdem keine Beschwerden mehr. Vielen Dank euch und unserem herrlichen Gott. Halleluja. Preist den Herrn. Okay, für heute lassen wir es mal dabei. Halleluja. Danke, Jesus. Gebt mir Jesus die Ehre. Weißt du, diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. Also sag mal, sie werden mir folgen. Sie folgen mir, wo immer ich hingehe, folgen mir diese Zeichen. Halleluja. Halleluja. Halleluja.